Hallo und herzlich willkommen bei der dritten Ausgabe von Filmflimmern. Heute mit Abi, Niklas, Nico und mit mir Robin. Hallo Jungs. Hi. Hallo. Hi Robin. Ja, die letzte Ausgabe hinkt ja schon ein bisschen zurück. Ja. Leider. Viel Zeit ist vergangen. Ja, aber ich glaube, das hatten wir relativ viel Zeit, uns gut vorzubereiten. Genau. Ja und ich kann nur sagen, die Themen heute sind so interessant. Die knacken alles. Ihr werdet nicht ausschalten können. Okay, alles klar. Dann fangen wir gleich mal an. Genau. Genau, und zwar leider schon ziemlich alt und wahrscheinlich hat das schon jeder von gehört, aber die Oscar-Nominierungen wurden bekannt gegeben. Oha, boah. Und? Bist du überrascht, Robin? Ich glaube, ja. Sind die nicht jedes Jahr, die Oscars? Nee, die sind doch heute zum ersten Mal, habe ich gehört. Nein, wir sind jetzt sogar schon bei den 83. Oh Mann, ich lebe ja ganz im Hinterland. Nein, aber auf jeden Fall, naja, im Großen und Ganzen ist eigentlich ja nichts Überraschendes passiert, oder? Nicht so wirklich. Also, ich meine... Man konnte es irgendwie absehen, was da so reinkommt. Die Avatar-Fans haben Avatar. Die District 9-Fans haben District 9. Die Oben-Fans haben Oben. Allgemein haben wirklich dieses Jahr, letztes Jahr, Science-Fiction-Fans sind auf ihre Kosten gekommen. Ja, Star Trek haben wir drin. Star Trek, Avatar und District 9. Ja, schon ein gutes Line-Up. Also ich habe mich gefreut. Ja. Ich fand's gut. Stimmt. Ja. Also da habe ich so auch noch gar nicht drüber nachgedacht. Muss man da irgendwie jetzt was hier, kann man irgendwas jetzt beachten? Ist irgendwas Neues hier jetzt drin? Bei den Oscars jetzt? Ja, bei den Oscars. Ja, irgendwas, womit man nicht gerechnet hat. Ja. Ich muss persönlich sagen, also ich nicht. Und deswegen sage ich euch, die Oscars schließen wir ab. Bis zum nächsten Thema geht's weiter. Ja, alles klar. Ja. Ich meine, wie gesagt, hat sowieso eigentlich schon jeder davon gehört, glaube ich. Ja. Und wenn nicht, der geht eben bei Google rein. Deswegen, wir hatten ja genügend Zeit, um es vorzubereiten und zu wissen, die Oscars, nein, wir will nicht mit rein. Alles klar. Ja, ich denke mal auf jeden Fall, wenn die Oscars dann raus sind, wer wo drin ist, nominiert, nicht nominiert, ausgezeichnet ist, werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden. Weiß einer von euch, wann die Verleihung ist? 7. März, glaube ich? Ja, ich... Nee, wir sind auch zu gut vorbereitet, um das zu wissen. Billige Informationen auch noch. Hör auf, dich darüber lustig zu machen. Alles klar. Ja, Ach so, wenn ihr Fragen habt, stellt sie in den Comments, dann könnt ihr euch beschweren. Genau. Ja. So viel zu den Oscars. Kurz und knackig. Ihr seid aufgeklärt. Wir jetzt auch. So, und nun kommen wir zu dem spannenden Thema dieses Jahres, nein, der Ausgabe. Genau, und zwar hat das nochmal ein Überthema, und zwar News und Gerüchte. Und zwar fangen wir gleich an mit einer mehr oder weniger News, und zwar laufen im Moment zum 60. Mal die Filme in Berlin, und das nennt man Berlinale. Korrekt. Cool. Hat irgendeiner von euch dazu was zu sagen? Nein. Also ich weiß nur, dass auf der Berlinale dieses Jahr der Film von Roman Polanski Premiere hatte. Und der ist ja wegen anderen Sachen in den Schlagzeilen jetzt letztens gewesen. Genau, weil er vor 30 Jahren wegen Kindermissbrauch aus den USA, glaube ich, geflohen ist. Und jetzt haben sie ihn ja... In der Schweiz? In der Schweiz, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Aber auf jeden Fall ist doch schon mal sehr interessant. Das überdeckt komplett das ganze Berlinale... Naja, das ist jetzt ja schon eine etwas ältere News. Ja, aber trotzdem, finde ich, kam das als immer an Berlinale, dann denkt man immer gleich daran. Ja, also ich finde, das kam als Tenor rüber. Ah, Polanski, ja, Polanski da auch und Aber, um auf den Film zu kommen, also The Ghostwriter übrigens mit Ewan McGregor, Pierce Brosnan und sonst, glaube ich, keinem. Natürlich einer, aber niemanden, der mir jetzt einfällt. Der, habe ich gehört, soll ziemlich gut abschneiden. Aber ich kann es auch nicht sagen. Also, ganz ehrlich, also ich fand, der Trailer war echt ultra billig, aber man konnte schon sehen, dass der Film wahrscheinlich ganz interessant wird. Also die haben den Trailer irgendwie mit Absicht total billig geschnitten und total die blöde Musik untermalt. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so empfindet, aber für mich war Pierce Brosnan, ja? Ja. Früher so richtig cool, James Bond. Natürlich. Und mittlerweile finde ich ihn erst so... Singt er bei Mamma Mia im Film. So B-Movie-Charakter hat der Schauspieler jetzt. Ich finde, das Schlechteste bei Pierce Brosnan ist, dass er bei Mamma Mia rum... Also er kann singen anscheinend, aber der Film, blub. Ja, er spielt doch jetzt hier auch in Percy Jackson und so mit. Ach ja, genau. Er war Zeus, ne? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall spielt er mit. Auf jeden Fall spielt er mit. B-Movie. Ja. Naja, B-Movie nicht unbedingt. Egal, die 60. Berlinale ist damit auch abgehakt, würde ich mal sagen. Ja. Jetzt kommen wir zu den guten Themen, Leute. Ja, die guten Themen. Die ganzen Auszeichnungen, die großen. Den ganzen Trash haben wir immer hinter uns. Ja. Jetzt kommen wir zum Dreck am Anfang. Ich hoffe, ihr seid zufrieden. Oscars, Berlinale. Alles klar, nächste Woche die Filmflimmer Awards. Jetzt kommt das, was die Welt wirklich wissen möchte, ja. Und zwar die wirklich neuen News. Okay. Ja, und zwar, Sherlock Holmes. Das ist zwar keine News, aber... Ja. 3 von 4 Leuten haben diesen Film gesehen. Korrekt, und wer hat ihn nicht gesehen? Diese Cola vor mir hier. Niklas. Ja, okay. Ja, Frage. Wie fandet ihr Sherlock Holmes? Geil. Gut, aber leider nicht in CinemaScope, sondern nur in 16:9. Das ist mir auch aufgefallen im Kino, ne? Ich finde, das stört total. Bei diesen richtig dicken Hollywood-Blockbustern, da muss doch CinemaScope sein und nicht 16:9. Heute wollen wir über die wichtigen Dinge reden, dass der Film gut war, dass man Spaß hatte und nicht über 16:9. Wenn man nur eingeschränkt ist in seinem Sichtfeld. Ja, das stimmt. Also ich fand das irgendwie, das war schon Handicap. Also mich hat das gestört. Ja, und mich sowieso. Ich bin ja sowieso jemand, der auf die Optik achtet. Wobei ich sagen muss, dass der Stil des Films echt cool war. Der war richtig knackig. Da ging es ja richtig zuck, zuck, zuck, zuck. Ja. Keine toten Momente in diesem Film. Es war immer was los. Und auch zwischen Robert Downey Jr. und Jude Law, fand ich, war eine gute Chemie. Also zwischen den beiden Hauptdarstellern, also Holmes und Watson, die haben gut miteinander agiert. Ja. Den Sound fand ich persönlich auch sehr gut gemischt. Ja, den Sound. Der Sound war gut und die Musik, der Soundtrack war auch. Die Musik fand ich auch ist extrem auch Hans Zimmer, geil. Hans Zimmer, ne? Hans Zimmer, das ist ja gut. Das birgt für Qualität. Also für jeden, der den Film noch nicht gesehen hat, und ich spreche da jetzt niemanden aus unserer Runde an, sollte sich ihn doch mal anschauen. Ja. Ist zu empfehlen. Und weil wir eben bei Hans Zimmer waren, der Score von Sherlock Holmes ist übrigens für den Oscar nominiert. Bester Soundtrack, zusammen mit Avatar und so. Da sind wir jetzt doch schon wieder bei den Oscar gelandet. Ja, nee, cool. Das wollte ich nur mal eben anmerken, weil wir da eben auch so waren. Ich finde das gut. Das ist eine Information, die muss die Welt wissen. Birgt ja immer wieder auch für Qualität. Irgendwie wird sich über mich gerade lustig gemacht. Nein, ganz klein bisschen. Naja, gut. Aber es gibt ja ähnliche Filme, die auch nicht in CinemaScope gedreht sind. Und zwar? Wolkig. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Richtig. Boah. Ich habe hier, ganz ehrlich, hier auf der Liste steht, soll angeblich die Kinos rocken. Also ich kann ja mal ein bisschen beurteilen, wie das so bei uns ist. Ne? Bei uns jede Nachmittagsvorstellung und die Sonntagsvorstellung, wo natürlich die Kinder am meisten ins Kino gehen. Voll. Und der Film ist auch richtig lustig. 3D dann auch, oder? In 3D und auch in ganz normal 2D ist der Film, also was heißt voll, aber normalerweise ist so ein Kinosaal um die Uhrzeit zu... ein Viertel gefüllt, ne? Und wir sind jetzt so bei 3/4 oder das halbe Kino. Das ist schon extrem. Was ist mehr verkauft? 3D oder 2D? Das ist eigentlich... Jetzt speziell bei den Kindern, denke ich mal eben. Also 3D ist natürlich ein bisschen mehr verkauft, aber auch im Verhältnis dazu 2D ist auch ziemlich viel verkauft. Und ich habe mir den Film auch angeguckt und ich finde ihn richtig gut. Also er ist richtig lustig gemacht. Das Besondere ist, es ist nicht nur so ein Kinderfilm, sondern es sind auch Gags mit drin, die man vielleicht nur als Erwachsener versteht. Oder was heißt nicht nur als Erwachsener, aber die spielen auch so ein bisschen so komplizierteren Humor an. Aber es ist für beiden was dabei und ist auch so stumpf. Weißt du, wenn du mal richtig lachen willst und richtig stumpf ist, ich meine, da regnet es Hackbällchen, da regnet es alles Mögliche und so eine kleine Liebesgeschichte mit eingebaut und alles animiert und alles cool. Also es ist richtig so ein fluffiger Film. Also ist für die ganze Familie. Für die ganze Familie. Also es lohnt sich mal anzugucken, vielleicht jetzt später erst auf DVD sich den vielleicht mal auszuleihen, nicht unbedingt jetzt im Kino, aber es lohnt sich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, cool. Ja. Ja. Also ist natürlich ganz anders gemacht als jetzt die Pixar-Filme zum Beispiel. Also jetzt wie, man kann es nicht mit oben vergleichen. Oben ist ja gefühlt ein bisschen tiefgründiger, ne? Da wird ja mehr auf die Emotionen angesprochen. Und Wolkig mit Aussicht auf Hackbällchen. Fleischbällchen. Scheiße, warum habe ich mich wieder daran erinnert, dass es nur Fleischbällchen sind? Ist ein bisschen was für die Lachmuskeln. Also ist richtig gut. Oh. Alles klar. Also gut an. Ja, ich würde mir den... Reinlaufen. Bei ich würde mir was zu essen mitnehmen, aber man kriegt so Hunger. Geht gut essen vorher. Ja, oder schmuggelt was mit ins Kino. Lasst euch nicht erwischen. Was passiert dann überhaupt? Wieder rausgeschmissen. Oder sagt, ja, geben Sie das bitte ab oder kein. Also so ist das bei uns. Das war letztens übrigens ganz witzig. Darauf komme ich später nochmal zu sprechen. Ich habe mir Montag Wolfman angeguckt und der Typ hat dann halt so gefragt, so ja, welche Plätze denn? Und ich sag so, eigentlich ist egal. Und er dann so, alles klar, dann gebe ich dir mal Parkett ganz vorne. Das Kino ist sowieso voll leer. Da ist keiner drin, setz dich hin, wo du willst, weißt du? Ich hab 5,50 Euro bezahlt. Oh, geil. Das war echt eigentlich ganz in Ordnung. Das ist natürlich richtig schön flockig. Ja. Ja, weiß ich nicht. Also wollte ich nur mal so erzählen. Es gibt auch gute Menschen auf der Welt. Ja, genau. Ja. Und da kommen wir natürlich zu den guten Menschen, die jetzt neue Filme produzieren. Wie zum Beispiel? Ja, wie zum Beispiel ein neues Daredevil-Reboot. Das sind aber böse Menschen. Daredevil. Ja, also. Okay. Der Staubsauger. Aber Daredevil ist doch wirklich der Staubsauger. Ja, er stürzt der Film ab und jetzt gibt es einen Reboot. Ja, also Daredevil war, glaube ich, der Film, der total gefloppt hatte. Der war auch nicht so gut. Aber ich finde, von Daredevil kann man immer noch einen Reboot machen. Das geht. Also, weil erstens, es gibt nur einen Film gerade. Der war nicht besonders erfolgreich. Den ich aber eigentlich ganz okay fand. Mhm. Jo. Ja, also zur Unterhaltung war da nicht schlecht. Ich fand's nicht. Also es ist ein bisschen aber länger her. Es ist so ein Film, den kann man sich mal angucken, wenn man Lust hat, mit ein paar Freunden zusammen, in der Videothek sich den Film ausleihen. Aber es ist so ein Film, da gehst du, wenn du das Kinoerlebnis suchst mit diesem Film, bist du ein bisschen enttäuscht. Auf jeden Fall kann man aus diesem Film einen Reboot machen, finde ich, weil ja, es wird stimmt. Ja seine Kindheit, es wird nur gesagt, wie er, also Daredevil ist ja blind. Da will ich auch gleich was zu sagen. Ach so, ja gut, aber auf jeden Fall, Daredevil ist ja blind und es wird ja zwar nur angeschnitten kurz, wie es passiert ist, aber so die Zeit dazwischen, wie es passiert ist bis zu seiner Erwachsenenzeit, wird ja gar nicht behandelt in dem Film. Und daraus kann man auf jeden Fall einen Film machen, denke ich. Und vielleicht könnt ihr mich hier aufklären. Und wenn ich diesen Film sehe, frage ich mich das jedes Mal. Also, wie macht er das? Wie sieht der denn diesen Schall? Ich weiß ja, wie das funktioniert. Also eine Fledermaus macht das ja so. Die sendet Schallwellen aus, die werden irgendwo reflektiert und dann kommen die wieder zurück. Und je nachdem, ob es länger oder weniger lange dauert, kann er das sehen. Aber der macht auch nicht die ganze Zeit so. Nee, das ist ja normal, wie bei jedem, also nicht bei jedem Blinden, aber es gibt ja so, dass sein Gehör einfach mehr ausgebildet ist. Und dadurch kann er die Schallwellen, die du jetzt verursachst oder die ich verursache, kann er orten, er kann genau orten, wer hat jetzt gerade wo Lärm verursacht und weiß dann. Man kann doch gar nicht. Ist der Supergegner also ein Stein? Bitte was? Der Supergegner ist ein Stein auf dem Boden. Oh mein Gott, er ist nicht naja, zu finden. Naja, oder? Also ich meine, können Schallwellen reflektiert werden, ja? Oder? Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, siehst du, dann reflektiert der Stein auch Schallwellen. Alles klar. Ne, ich wollte es nur mal angesprochen haben. Also auf jeden Fall. Eine logische Erklärung dafür. Das wird ja optisch dargestellt durch diese, ich weiß gar nicht, war es blau? Auf jeden Fall wird es ja auch optisch, ich glaub, das war optisch blau. Dargestellt, wie so die Schallwellen sich so verbreiten und was er sieht und so. Wann kommt der Film? Oh, so viel. Das war eigentlich nur eine Info, dass er irgendwann mal gemacht wird. Ja, das war so eine Planung sozusagen. Genau. Ja, gut vorbereitet wie je. Gehörte das zu unserem spektakulären Dreier? Nein. Noch was nicht. Was für eine Überleitung. Aber wir haben ja einen Reboot und wir haben letztes Mal ja auch schon über einen Reboot geredet. Und das andere Reboot ist bei dem Menschen, wo ich angerufen habe und leider hatten wir dort kein Netz. Boah. Okay, Schenkelklopfer. Auf jeden Fall ist es Spider-Man, das Spider-Man-Reboot. Wer möchte die News verkünden? Nico. Ich habe den Zettel vor mir, mehr oder weniger. Und zwar bin ich jetzt in der Zeile verrutscht, aber das bin ich. Ich kann ja mal übernehmen. Also das Spider-Man-Reboot soll ja angeblich jetzt, oder ist eigentlich ziemlich sicher. Ganz sicher, ja. Dass es in 3D kommen wird. Und zwar nicht so irgendwie so ein Lala-3D, sondern genau dieses 3D, was diese Technologie, die auch für Avatar benutzt wurde, dass du zwei Kameras hast, die das ganze Geschehen aufnehmen. Nur HD? Ja, ach, das hat er da gerade so hergesagt. Ja. Ich habe irgendwo mal HD gelesen. Ja, ach, ja, das ist alles. Das war, glaube ich, eine Scheißquelle. Auf High Definition. Vielleicht meint man damit auch digital. Letztendlich ist High Definition ja alles, also alles, was hochauflösend ist. Auch die Umwelt. Gut, auf jeden Fall wird der Film jetzt komplett in 3D produziert und nicht wie bei anderen Filmen nachträglich, obwohl ich gar nicht verstehe, wie man das nachträglich da reinbauen kann. Kann mich da jemand aufklären? Ich würde auch gerne aufgeklärt werden, aber... Es geht wirklich. Also ich weiß nicht, wie... Weil, okay, ganz dann ehrlich. Dann machen wir das so, wir informieren uns und wir machen nochmal eine Extrasendung, nur über 3D. Genau. Darüber freust du dich schon. Darüber freue ich mich schon. Sowieso irgendwann mal fällig. Aber ich meine, wie geht sowas? Also... Ja, wir wissen es nicht, Punkt. Ja, aber guck mal. Das normale 3D-Verfahren, hast du zwei Kameras direkt nebeneinander, die aus zwei verschiedenen Perspektiven das Bild aufnehmen... Und in der Post-Production wird das dann überlagert mit den verschiedenen, ich glaube, Farben, Rot-Blau zum Beispiel in dieser alten Technik, das ist jetzt bei Avatar jetzt nicht mehr aktuell. Auf jeden Fall braucht man zwei Kameras. Richtig. So. Wir haben aber nur eine. So zum Beispiel bei sowas wie Harry Potter. Kampf der Titanen, weiß ich jetzt auch nicht, ob die das direkt in 3D gedreht haben. Nee, haben sie nicht, aber sie wollen es halt in 3D rausbringen. Ja. Ich meine, da kann der 3D-Effekt doch niemals so echt wirken wie mit zwei Kameras. Nee, tut das auch nicht. Sagte James Cameron ja auch, dass er es nicht gut findet. Also ja. Er findet es qualitätsmäßig, findet er es nicht so gut, sowas im Post-Production nochmal rauszuholen, dass du jetzt 3D hast, als dass du von vornherein sagst, gut, ich mache diesen Film jetzt in 3D und ich benutze auch die Technologie dafür, um diesen Film in 3D rauszubringen. Was jetzt ja bei Spider-Man passieren soll. Und Mark Webb war ja auch bei James Cameron. Und die haben einen Dreier geschoben. Und was kam bei raus? Naja, das... Ja, pro 3D. Pro 3D, aber wir haben ja auch... Naja, Robin spielt auf den Dreier an hier. Das ist nämlich auch das... James Cameron, sag ich schon wieder. Peter Jackson auch bei James Cameron war. Ich glaube nicht, dass sie zeitgleich waren. Wie kann man so kindisch sein? Kann man so einen schönen Witz draus machen. James Cameron hat sich mit Peter Jackson getroffen. Was haben die wohl gemacht? Den kleinen Hobbit. Ja. Siehst du denn? Ja, ich meine, keine Ahnung. Oh, die haben sich getroffen. Was haben die gemacht? Auf jeden Fall geht das Gerücht um das. Beides Regisseure. Das ging das Gerücht um, dass jetzt der kleine Hobbit auch vielleicht in 3D kommen könnte. Aber nur, das basiert ja nur auf die Tatsache, dass Peter Jackson bei James Cameron war. Was ich persönlich überhaupt nicht begrüßen würde. Ich hasse diesen verdammten 3D-Trend. Und wenn jetzt auch noch der Hobbit in 3D kommt. Ich ganz ehrlich, also so langsam. Es nervt wirklich, es nervt. Daredevil kann ja ruhig in 3D kommen, aber... Weil da erwartet man ja eh nichts von. Ja, aber guck mal, wenn du jetzt... Komm in 3D, Freund. Kannst du dir Herr der Ringe in 3D irgendwie vorstellen? Ich finde, Herr der Ringe ist noch so klasse, ist so ein klassischer Film, der muss... Yep. Das, ich weiß auch nicht. Und ich finde, bei Realverfilmungen sieht das irgendwie... Kann ich mir das aber auch nicht ganz gut vorstellen, irgendwie. Aber wir haben ja Glück, es kommen ja noch andere Filme. Alles klar. Ja, und zwar waren wir jetzt ja gerade bei Spider-Man, Mark Webb, James Cameron, Peter Jackson. Und nun kommen wir zu Mission Impossible 4. Und zwar ist das jetzt endgültig unter Dach und Fach, das heißt, er wird kommen und lass ich mal eben schauen, wann. Geplant für den Mai 2011. Können Sie es einhalten? Soll ich mich mal outen? Ja. Ich habe noch nie einen Mission Impossible Film gesehen. Oha, ich glaube, wir müssen einen aus unserer Runde exmatrikulieren oder wie auch immer man das ausdrücken mag. Ich weiß nicht, aber ich habe noch nie den Drang verspürt, den zu gucken. Ist aber eigentlich eine ziemlich gute Trilogie. Ja? Und also es ist auch wirklich eine gute Nachricht, dass der vierte Teil kommt. Aber Mai 2004 kann man davon ausgehen, also haben sie ja schon angefangen zu drehen. Ist er wieder mit Tom Cruise? Ich denke, wir werden mal davon ausgehen. Ja, ja, klar. Sonst. Aber wenn sie noch nicht damit angefangen haben zu drehen, schaffen sie Mai 2011. 2004 wird schwer. Mit 2004 ja. Gesagt? Ja, okay. Ja. Sie bauen eine Zeitmaschine reisen. Aber Mai 2011 kann man das so als ein Jahr, ja. Ich habe mal eine Frage. Wie findet ihr Tom Cruise? Ich meine, mir ist es ja letztendlich egal, was das für ein Kerl ist. Also letztendlich ist das ein verdammt guter Schauspieler. Das Video? Kennst du das Video? Ja, ich kenne ja nicht alle Videos. Welches meinst du? Wo er da sitzt und darüber redet, wie geil alles ja, ist. Natürlich. Ja, natürlich. Also, und guckt ihr alle noch John Travolta-Filme? Ja, das ist auch ein Scientologe. Ja. Und jetzt? Oha. Nico, du zerstörst meine Welt. Nein, also ich finde, man kann sowas echt ausblenden. Finde ich auch. Ich finde, das sollte man auch. Also ich lasse mir dadurch einen Film nicht versauen, dass irgendjemand da entscheidet, sich... so zu orientieren, sag ich mal. Soll er doch machen. Davon. War jetzt ob dieser Valkyrie-Film schon draußen? 2008 irgendwann? Ich hab den nicht mitbekommen. Oder 2009? Ich hab das Poster mal gesehen und ich weiß, dass er gedreht wurde. Ja, ich hab einfach nur mitbekommen halt, Bambi-Verleihung, irgendwie Valkyrie für irgendwie besondere Darstellungen. Ja, auf jeden Fall. Egal. Mission Impossible 4. Ja, kommt, freuen wir uns alle. Ja, auf jeden Fall. Du wirst dich dann auch freuen, denke ich mal, wenn der erste Trailer rauskommt, die ersten Action-Szenen kommen und alle denken nur so, wow. Gibt's denn noch mehr Marvel-Filme dieses Jahr? Okay. Was ich dir sagen kann, ist, Spider-Man ist Marvel, Batman ist DC. Ja. Superman wahrscheinlich auch DC. Aber wahrscheinlich werde ich dafür jetzt geknüppelt, wenn ich hier aus der Tür rausgehe. Alles klar. Ja, keine Ahnung. Jetzt haben wir schon rübergeleitet zu Superman. Da steht nämlich auch was auf unseren Shownotes drauf. Na gut, eine weniger... schlecht als rechte Überleitung. Ist egal. Fang an, Punkt. Auf jeden Fall. Kommen wir zu Superman und zwar Christopher Nolan, der mir besonders gut bekannt ist und vielen anderen auch durch The Dark Knight, Batman Begins, Prestige, Inception, Memento. Und die Liste könnte man ewig so weiterführen. Nee, das war so das Dritte. Schade. Der wird jetzt bei Superman eine unterstützende Rolle übernehmen. Er wird praktisch den Film, naja, er ist praktisch der Mentor, weil dadurch, dass er mit Batman schon so einen Sprung gemacht hat und so erfolgreich war, haben die sich so gedacht, so ja, fragen wir mal Chris Nolan, da kannst du sicher helfen, der hat jetzt ja auch Ahnung. Ja. Da hat jemand Superheldenfilm eingegeben. Genau. Dann ja. Haben der Name. Und ja. Mehr gibt's ja gar nicht zu sagen. Nö, also wahrscheinlich kann man mit einem Superman-Film rechnen, der ähnlich wie Batman ist. Das heißt also ernster. Wird er düster? Düster. Ich finde, Batman war immer ein bisschen bunter in meinem Batman Gedanken. War auch ja, immer bunter. Ja, den Dark Knight fand ich aber, das war richtig schön, mal dieses leicht dreckige, düstere, ja, nicht immer die perfekte auch mal Welt darzustellen. Ja, genau, den Abgrund hinter diesen Zwiespalt. Ja, stimmt. Und so, das war echt gut. Genau deswegen gehen jetzt alle Filme jetzt diese Schiene. Also Spider-Man wird wahrscheinlich auch düsterer werden als jetzt die ersten drei Filme. Daredevil war schon immer düster. Letztendlich. Wow. Oh, düster. Daredevil. Oh Gott. Naja, letztendlich ist das im Moment der Trend. Ich würde sagen, ein positiver Trend. Ja, wobei es natürlich auch genauso viele Leute gibt, die dann auf der anderen Seite stehen und zum Beispiel die alten Batman-Filme viel besser fanden. Die 80ern oder was? Ja, von die sind von Tim Burton, also keiner kann sagen, dass sie schlecht sind. Aber es ist halt ein ganz anderer Stil. Ja. Und viele vermissen den auch. Zum Beispiel ist ja im Moment jetzt auch wieder ganz viele Gerüchte, so ob jetzt Christopher Nolan auch den dritten Batman macht, nach The Dark Knight. Und da habe ich jetzt auch manchmal im Internet gelesen, dass die Leute dann so sagen, ja, ganz ehrlich, soll der noch den dritten Teil auch noch versauen und dann sollen die wieder jemanden dran lassen, der Ahnung davon hat. Weil das sind dann Leute, die auch die Comics kennen und so und ich glaube, das wird die sich hängen nie, auch ein wenig dran. Das wird sich, glaube ich, nie so richtig auspedeln. Ja, da gibt es immer zwei Parteien. Ja. Das sind die Comic-Fans, die das Original wollen und die Leute, die eigentlich noch nicht so richtig viel damit anfangen konnten und dann kommt ein schöner Film raus und dann. Ja, ist auch immer schwer. Wenn man jetzt die ganzen Insider aus den Comics verwendet, dann ist immer schwer, ob das jetzt auch für die breite Masse geeignet ist. Ja, und ich finde nachher, was mich ein bisschen stört, zum Beispiel wie bei Spider-Man, dass bei den Comics, das wird immer so, aus den Comics werden immer so die Gegner rausgelöffelt. Also ich hab noch einen Gegner hier, setzen wir den mal da rein in den Film, den verarbeiten wir jetzt auch nochmal. Man hat so eine breite Masse, wo man ein bisschen auswählen kann, was ich jetzt, also du hast, ein Comic ist eine gute Grundlage, kannst du mal was auswählen, aber ich weiß auch nicht. Ja, was ich auch gut finden würde bei solchen Filmen, ist mal, wenn man mal so ein bisschen die Hintergrundgeschichte der Gegner ein bisschen mehr einbauen würde. Auf einmal, hopp, plopp, neuer Gegner da. Naja. Ja. So viel dazu. Nächster Punkt auf der Liste wäre jetzt, ja, vielleicht nicht ganz so interessant, aber sicher erwähnenswert. Es gibt viele Fans davon. Ja gut, ja, von dem Franchise schon. Also Fluch der Karibik 4 ist ja klar, wird kommen, 2011 wahrscheinlich oder 2012, nee, ich glaube 2011. Und natürlich mit Johnny Depp, mit Keira Knightley wieder? Nee, Keira Knightley und Orlando Bloom, das sind die beiden, die weg vom Fenster sind. Aber gerade Orlando Bloom, also ich meine, das war der Mädchenschwarm. Ja, genau. Ja, wobei Johnny Depp ja. Aber ja, Orlando Bloom aber auch. Aber Johnny Depp ist wirklich der so Magnet. Wie war das nochmal? Wie hauen die den jetzt aus dem Film raus? Wie machen die das? Willst du, dass das jetzt gespoilert wird? Nee, eigentlich nicht. Ich finde, so, das passt aber ziemlich gut. Was man eigentlich sagen kann, also die Geschichte von Keira und Orlando ist eigentlich abgeschlossen. Und im Prinzip geht jetzt das Abenteuer von Jack und hier Captain Barbossa, Jeffrey Rush, wie der Schauspieler da heißt, das Abenteuer von denen geht weiter. Und jetzt gibt's da so ein, zwei Gerüchte, und zwar, dass Penelope Cruz eventuell im vierten Teil zu sehen sein wird. Das wird bestimmt eine Piratenbraun, oder die spanische Überböse. Ja, irgendwie sowas. Hola, ¿qué tal? Die kann doch nur irgendwas Böses spielen, oder nicht? Die sieht auf jeden Fall immer böse aus, wenn sie guckt mit ihrem Blick. Ja. Also ich freue mich auf den vierten Teil. Ich denke, dass er besser wird als die letzten. Also der erste Teil war gut, dann kamen 2, 3 und die waren nicht so gut und 4. Ich fand die alle gut. Sonst normalerweise sage ich immer, dass ich die Fortsetzung nicht gut fand, aber ich fand jeden Film gut von Fluch der Karibik. Das Einzige, was ich nicht gut fand, ist die deutsche Namensgebung. Ja. Ja. Ach. Da haben wir uns schon drüber aufgeregt, ja. Avatar. Aber Fluch der Karibik ist bei mir auch so. Also erster Teil, klar, am besten. Danach kommt bei mir der dritte, dann der zweite. Aber insgesamt finde ich alle echt super unterhaltsam. Und ich freue mich total auf den vierten Teil. Und das Schöne ist jetzt ja, dass sie jetzt die Regie wem anders gegeben haben, der dann mal so ein bisschen Aufräumt. Ja, vielleicht aufräumt. Also ich finde, 2 und 3 haben schon einiges falsch gemacht, was in 1 besser war. Und ich hoffe, dass der 4. jetzt wieder in Richtung Teil 1 geht. Kannst du genau sagen, was du damit meinst? Was fand ich bei 2 und 3 denn nicht so gut? Naja, ich weiß nicht, da hat irgendwas gefehlt. Also die haben alles muss größer, alles muss überspitzter sein. 1 war dann noch so ein bisschen mehr, klar, da waren auch Skelette, die im Mondschein da zu sehen waren. Aber das war ja noch eigentlich normal. Das war ja noch ein normales Kino. Das war alles noch so ein bisschen bodenständig. Und dann bei 2, keine Ahnung, Captain Jack Sparrow wurde immer ein bisschen schwuler, immer, weißt du? Also ja, im dritten Teil haben sie das Boot umgeworfen, damit sie den Horizont da umdrehen. Ja gut, also das war ja, ja. Ich fand das komisch. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass 4 dann wieder in Richtung von 1 geht. Ich bin auf jeden Fall gespannt und freue mich tierisch drauf, egal wie es wird. So. Nächster Punkt, da kann Niklas am besten was dazu erzählen. Und zwar Roland Emmerich und so. Ja, Roland Emmerich möchte, ich spreche jetzt mal Englisch aus, Isaac Asimov's Foundation verfilmen. Was ja eigentlich, also er möchte es als Trilogie planen. Also 3 Filme, so wie es Asimov auch gedacht hatte. Aber das, also es ist ja wie, ich weiß nicht, ist euch der Autor irgendwie geläufig? Das ist ja, leider nein. Also auf jeden Fall wurden seine, also ich kenne ihn daher, dass er halt Kurzgeschichten über, wie kann man es nennen, gesellschaftliche Probleme von Robotern in der Zukunft geschrieben hat. Und das Besondere halt daran ist, dass er diese ganzen Kurzgeschichten vor der Zeit geschrieben hat, wo eigentlich die Computer sozusagen angefangen hat. Also er hat sich schon vor seiner Zeit darüber Gedanken gemacht, wie Computer, wie so humane Roboter oder einfach Computer in unsere Gesellschaft integriert werden und was da für Probleme auftreten können. Naja, und bei diesem Foundation geht es einfach darum, dass so eine interstellare, wie nennt man es, ein System halt, also das politische System, das ganze Imperium in sich zusammenbricht und wieder von vorne aufgebaut werden muss. Und das ist ja eigentlich schon, hört sich eigentlich ziemlich interessant an, finde ich. Da gibt es ja zigtausend Geschichten, auch von anderen Autoren, ja, genau. Wurde dann das ganze Universum noch hinzugefügt und er dreht jetzt praktisch diesen Kern dieser Geschichte. Ja, genau. Und ich finde das ziemlich interessant. Also was man auch sagen kann, zum Beispiel dieses iRobot, was ja auch verfilmt wurde, mit Will Smith zum Beispiel, hat auch die gleichnamige Kurzgeschichte iRobot als Vorbild und wird zum Beispiel auch das aufgegriffen mit diesen 3 Regeln von Robotern. Jeder Roboter bekommt diese 3 Regeln einprogrammiert. Er darf keinen Menschen zu Schaden kommen lassen. Er muss auf sich selber aufpassen. Oh, jetzt kriege ich das, glaube ich, gar nicht mehr alles zusammen. Auf jeden Fall das Roboterwesen wird mit drei Regeln beschrieben, die jeder Roboter befolgt. Und das geht eigentlich im Groben darum, dass er sich selber nicht schaden darf und den Menschen nicht schaden darf. Und also ich glaube, das Thema ist auch ziemlich groß, um jetzt ganz Asimov auf einmal durchzuziehen. Genau. Aber ich bin ziemlich gespannt auf den Film und ich erwarte auch relativ viel davon. Und das gibt wahrscheinlich viele, viele Fans. Also mich hat er auf jeden Fall schon. Und es ist Roland Emmerich. Mhm. Ja, ich habe ein bisschen durch die Foren bin ich gestolpert und habe mal geguckt, was die Fans dazu sagen. Also sie haben, viele Fans freuen sich darüber, dass es diesen Film, dass dieser Film gemacht wird oder diese Trilogie gemacht wird, aber sie haben ganz große Angst davor, dass Roland Emmerich es ist versaut. Roland Emmerich ist ja auch eher jemand für die Optik und nicht gerade für die Geschichte. Genau. Aber er hat ja jetzt eine Geschichte, er muss sie sich ja nicht mal selber ausdenken. Naja, und er kann sich ja vielleicht mal beweisen. Genau, die erste Version des Drehbuchs soll angeblich jetzt in den nächsten Tagen fertiggestellt werden. Kann man die dann auch sehen? Weil bei zum Beispiel Avatar kann man sie ja jetzt so nachher. Nee, ja, so im Nachhinein dann, ja. Genau, aber ich habe nur gelesen, die erste Version des Drehbuchs, ich weiß den Autor jetzt gerade nicht, müsste ich nachschauen, soll jetzt in den nächsten Tagen fertiggestellt werden und muss halt noch viel dran gearbeitet werden. Interessant. Ich finde es sehr, sehr interessant. Ja, nächstes Thema. Wie sind wir schon im Weltall sind? Der gute Riddick. Genau. Riddick mit Vin Diesel. Ja. Ja, genau. Schublade auf, Riddick raus. Wir haben ja eigentlich, das sind ja die Chronik, genau. Es war eigentlich als Chronik doch so. Die Chroniken eines Kriegers. Also Chronicles of Riddick. Das ist ja der zweite Teil. Der erste Teil war Pitch Black und jetzt kommt halt dieser dritte Riddick, wo ich den Namen noch gar nicht gehört habe. Der kursiert einfach als Riddick 2 bzw. 3 durch die Form. Ja, genau. Das Drehbuch steht, der Film soll kommen. Es muss noch geguckt werden, wann der Film jetzt gedreht wird, weil ja, Vin Diesel ein vielbeschäftigter Mann ist, der auch noch ein paar andere Filmprojekte hat. Ich habe heute gelesen, dass der im Herbst 2011 schon kommen soll. Mit Post-Production und so ist ganz schön eng. Ja, also ich glaube nicht, dass ich das schaffe. Aber auf jeden Fall, also ist es ein Gerücht. Ich würde da nicht so viel dran festhalten. Was haltet ihr so von Vin Diesel? Oh, also Riddick, also allgemein, die Figur Riddick ist schon mal so echt saucool. Ich finde sie extrem cool. Und ich finde, dass was lustig ist, wenn man sich er mal... Er bringt Menschen mit Teetassen um. Ey, das sagt alles. Ich finde auch, da wird ja im Pitch Black im ersten Teil wird ja auch aufgelöst, wie sich Vin Diesel jeden Morgen seine Haare so kurz schert. Er hat ja, da gibt es ja diese Szene, wo er mit dem Maschinenöl, er schmeißt diese Maschinenöl so auf seinen Kopf und dann schneidet er sich so halt die Haare damit. Ja, das ist echt cool. Also das ist, ich glaube, cooler geht's nicht. Ja. Ja. Also unser interstellarer Superverbrecher wird mal wieder gejagt von den Kopfgeldjägern. Also ich freue mich da extrem drauf. Ja. Also auch wieder so ein typischer Kinofilm. Wisst ihr, wo man Vin Diesel zum ersten Mal so richtig sehen konnte im Kino? Also das erste Mal ist mir aufgefallen wie bei Fast and the Furious. Das war so mein persönliches erstes Vin Diesel-Erlebnis. Triple X, Double X. Stimmt. Triple X gab's auch noch. Soll ich auflösen? Also das ist jetzt, ich glaube, nicht seine erste Rolle gewesen, sondern seine erste größere Rolle, und zwar in Der Soldat James Ryan. Ach. Und zwar spielte da einen aus dem Team von Tom Hanks. Ist eher eine kleine Rolle und der wird auch relativ früh abgeschossen. Ja, aber das waren sozusagen die Anfänge von Vin Diesel. Das war 98 oder so. Also ich mag den Kerl. Mir ist mir auch irgendwie sympathisch. Ist ein guter Actionheld, würde ich sagen. Also in sowas wie Babynator ist aber fehl am Platz. Eindeutig. Aber ich fand, ich mag Vin Diesel, so, Punkt. Ja, ich glaube, mehr kann man zu Rüdig jetzt auch nicht mehr sagen. Ja, dann haben wir hier noch eine traurige Nachricht. Das Filmstudium, wird das Deutsch ausgesprochen oder Englisch? Ich würde es Deutsch aussprechen. Miramax hat, oder macht Miramax. Ja, Deutsch ist jetzt... Ja, nee, ich wollte nur das... Miramax macht dicht. Oh je. Oh je, ja, das ist eigentlich eine ziemlich traurige Sache. Denn von Miramax gibt's, also die haben wirklich viele, viele, viele gute und schöne Filme vertrieben. Vertrieben ist jetzt doppeldeutig, also Vertreiber halt. Erstellt, produziert oder mitgebracht. Ja, der Distributor sozusagen. Ach so, der Distributor. Ja. Ja, also dazu gehören eine Menge Filme, zum Beispiel von Quentin Tarantino. Aber auch, ach, jetzt fällt mir das alles gar nicht ein. Seit wann gibt's Miramax schon? Ich glaube seit 30 Jahren oder so. Wenn ich mich recht erinnere, 1979 gegründet, glaube ich. Das sind dann 31. 31 Jahre. Aber es ist eine gute Zeit eigentlich. Schade, dass sie dicht machen. Naja, eine gute Zeit, ich meine, die anderen Filmstudios, die gibt's noch. Ja, Miramax wurde damals von Disney aufgekauft, 1993. Habe ich, glaube ich, auch gelesen. Genau, und... aber das hat doch diesen Brüdern... Okay, also ich meine, das hört sich jetzt doof an, aber das hat auch den Brüdern gehört, oder nicht? Ich weiß nicht, ob es Brüder waren, auf jeden Fall waren es zwei Typen, denen es gehört hat. Die haben das gegründet, dann wurde es an Disney verkauft. War eigentlich ganz gut, weil dadurch stand den beiden natürlich ein viel größeres Budget zur Verfügung und sehr bekannte Filme wie zum Beispiel... Eine Menge Filme von Quentin Tarantino zum Beispiel. Konnten dann ja projiziert werden. Und 2005 haben sie das dann verlassen und jetzt steht es halt zum Verkauf oder stand es zum Verkauf für einige Milliarden US-Dollar, aber wollte keiner kaufen, weil der Preis war viel zu hoch. Und weswegen der Preis so hoch war, war wahrscheinlich auch noch, haben jetzt noch mehrere Filme im Verleih drin, die noch gar nicht draußen sind. Und die Produktionskosten von diesem Film wurden mit eingerechnet. Oh. Aber trotzdem gab es keine andere Filmproduktionsfirma, die das halt übernehmen wollte. Kommen die Filme da noch raus, weißt du das? Das weiß ich leider nicht. Ich glaube, die müssen sich jetzt einen neuen Produktionsfirma denken. Weißt du zufällig, welche Filme das waren? Ich hatte das gelesen, leider finde ich das nicht mehr. Naja, aber also ich denke mal, wenn da jetzt ein Oberfilm drin wäre, dann müsste das ja eigentlich gekauft werden. Also es hätte gerettet werden können, wenn der Preis nicht so hoch angesetzt wird. Mehrere Milliarden Dollar ist natürlich ziemlich hoch. Viel. Also da, für ein Filmstudio, wo es im Moment sowieso nicht so gut läuft. Genau. Aber Miramax war ja dafür bekannt, so ein bisschen mehr diese tiefgründigen Filme zu machen, beziehungsweise wo mehr Charaktere ausgearbeitet worden sind, wo es ein bisschen mehr um den Inhalt ging, also um die Story, anstatt das große tolle Blockbuster-Bild auf die Leinwand zu zaubern. Und trotzdem hat man es trotzdem geschafft, ne? Jetzt letztendlich aber nicht, leider. Ja, na gut. Alles klar. Schade, finde ich. Ich auch. Ich finde es immer schade, wenn irgendwie so eine kreative Ecke kaputt geht. Ja. War die kreativ letztendlich? Die war noch nur, waren die jetzt nur, ich hab da keine Ahnung. Haben die irgendwas noch erstellt mit oder waren die dann nur für den Vertreibungsprozess oder haben sie mit ihrem Finanzierung aber ich find's und schon, haben mit ihrem Siegel gebürgt, so, ja, das ist ein Miramax-Film. Ja klar, aber ich find's schon wichtig, wenn du so einen großen Konzern hast, oder was heißt Konzern, aber auf jeden Fall jemanden hast, der deinen Film, der jetzt vielleicht nicht so Blockbuster-mäßig ist und für die Massen geeignet ist, auf jeden Fall den so vertreibt. Also ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie stimmen sollte, dass dadurch, dass die pleite gegangen sind, jetzt nur 30 Arbeitsplätze. Vielleicht meinten die auch 30.000. Ich weiß es auch nicht. Aber da stand die Zahl 30 und dahinter stand nichts mehr. Ich habe keine Ahnung. Naja, okay. Ja. Weltkonzert. Vielleicht auch nur 30 Arbeitsplätze. Naja, schade. Keiner geht ins Kino. Ja, dann ist es, glaube ich, eine gute Überleitung, unsere neue Rubrik, die wir jetzt, wir haben ein bisschen umstrukturiert bei unseren ganzen Sachen hier. Wir wollen Kinocharts, ich weiß nicht. Kinocharts kann sich jeder selber angucken, was gerade gut im Kino läuft. Und ändert sich auch nicht von Folge zu Folge, hat man gemerkt. Ja, also oben hängt immer Avatar und unten. Und unten alles andere. Und unten kämpfen die anderen rum. Wir wollen die neue Rubrik einführen und Kinocharts, unsere eigenen Kinocharts reinbringen. Das nennt sich nämlich Ab ins Kino. Yay. Wir stellen die Kinofilme vor, wo wir denken, dass man die, wo man auf jeden Fall, dass ein Grund sein könnte, ins Kino reinzugehen. Und wir erwähnen die Filme, die man lieber meiden sollte, wenn man das große Kinoerlebnis sucht. Also raus aus Kino oder gar nicht mehr rein. Wollen wir mit raus aus Kino anfangen? Wir fangen mit raus aus Kino. Freut sich schon. Raus aus Kino, okay. Muss ich mal eben richtig hinsetzen, also. Oh, er täumt sich auf. Ja. Wir haben keine Chance, das sind Würmer. Nutzlose Würmer. Welcher Film, Herkules? Nein, egal. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was war das denn? Also, wie ich ja vorhin schon erzählt habe, wo der coole Macker bei Wolfman. Ich habe Wolfman geguckt. Er hat Wolfman geguckt. Ich habe Wolfman geguckt. Und der Film ist echt, wow, die größte Enttäuschung 2010. Und ohne Witz, ich habe echt schon eine Menge gesehen, ne? Ich habe auch Parnassos schon gesehen. Ne? Und Parnassos war echt nicht das Beste dieses Jahr. Also ich dachte so, Parnassos, der war irgendwie komisch und so. Aber jetzt habe ich Wolfman gesehen. Und den haben die so in den Sand gesetzt. Und ich habe vorhin geguckt bei boxofficemojo.com. Da kann man sich so ein bisschen die Kinocharts, also wie viel die Filme einspielen und so angucken. Und da steht auch manchmal das Budget. Und ich habe gesehen, dass der Film 150 Millionen Dollar Budget hatte. Und ich frage mich, in welchen Scheiß die das reingesetzt haben. Essen und Trinken. Catering. Catering, ja, wahrscheinlich. Da also, gab es mal einen Hummer mehr auf dem Tisch. Also es waren gute Schauspieler, keine Frage. Anthony Hopkins, Hugo Weaving, der von Matrix, Herr der Ringe, Benicio del Toro, oder wie man das ausspricht. Achso, der schon wieder. Ja, ja. Del Toro. Aber die Effekte waren, also entschuldigt, die waren scheiße, die waren echt kacke. Der Wolf, der sah so albern aus. Und, oder zum Beispiel, ne? Total der Blub. zum Beispiel, jetzt pass auf. Da ist eine Szene, da haben die einen Bären, nicht? Einfach nur ein Bär. Pass auf. 5 Sekunden. Die haben einfach nur den Bären gezeigt, ne? Und ich meine, das haben Filme schon vor 100 Jahren geschafft, dass sie da einen Bären hingestellt haben. Die haben den Bären computeranimiert, aber das sieht so lächerlich aus. Also da ist ein Bär so richtig schlecht. Weißt du, macht dann so seine Bärgeräusche oder wie auch immer. Und das Ding sieht so abartig lächerlich aus. So für 5 Sekunden, ich meine, da kann man sich doch einen Bär aus dem Zoo holen oder so. Das schafft ja jeder Trottel eigentlich. Und die stellen dann so einen animierten Bär dahin und das hat ja nicht mal einen tieferen Sinn. Der hat ja nicht mal was gemacht. Der ist ja nicht mal von der Klippe gesprungen oder so. Ich kann nicht mehr. Ich sehe schon, die neue Rubrik stößt echt auf Begeisterung hier. Ja, nee, also letztendlich, aber ich will ja, also um das mal ganz objektiv zu sagen, also ja. Die Geschichte war nichts. Also das kann ich euch in 3 Wörtern, okay, vielleicht ein paar mehr erzählen. Nicht spoilern, vielleicht ja jemand. Ja, okay. Da Nein. ist ein Wolfsmensch, der tötet alle. Der tötet alle. So, und dann sogar dich. Und dann versuchen die das da durch so ein bisschen Pseudodramatik ein bisschen tiefgründiger zu machen, aber das funktioniert echt gar nicht. Und das ist so viel verschwendete Zeit gewesen. Also wirklich, also ich meine, das ist jetzt kein Film, wo ich sage 0 von 10 Punkte. Also ich meine, die Optik allgemein, also der Stil war nicht schlecht. Die Action-Momente waren nicht schlecht. Also da, wo der Wolfsmensch dann auch wirklich mal aufgedreht hat, war es unterhaltsam auf jeden Fall. Aber also ich meine, ich habe da nicht viel von erwartet, aber das hat er so unter die Linie drunter geschossen, ey. Also ich glaube, jetzt hast du, glaube ich, voll die Industrie geschädigt. Okay, wir wissen, geht nicht in Wolfman, sondern geht in welchen Film? Wer möchte anfangen? Sherlock Holmes. Ist noch im Kino? Ja, der ist auch gerade drin. Ja, gerade. Gut, aber okay. Nehmt eure Lieben. Nehmt euer Geld. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen, kann man auch empfehlen. Stimmt, aber den hast du ja gesehen oder so. Genau, also den würde ich empfehlen. Und ich würde mir auch dringend angucken, wenn man dann ein bisschen Lust hat, einen romantischen Abend zu verbringen, Valentinstag. Und der ist wirklich gut gemacht. Also das ist nicht die Schnulze schlechthin, sondern eher, ich war drin in dem Film mit meiner Freundin und ich fand ihn selber als Junge auch sehr gut. Das ist ein Wort. Was kommt in den nächsten Tagen raus? Book of Eli ist heute Premiere, oder? Ja, genau, Book of Eli. Ja, Book of Eli heute. Was ich, finde ich, interessant finde, ist der Film von Peter Jackson, In meinem Himmel. Oder auf Englisch The Lovely Bones. Oh Gott, ist der deutsche Titel schlecht. Finde ich. Geht darum, dass ein Kind stirbt, ermordet wird. Ich gehe jetzt nicht mal weiter drauf ein. Ich weiß jetzt auch gerade nicht mehr viel. Und sie ist aber in einer Zwischenwelt gefangen und das Ganze ist ziemlich bildgewaltig aufgeführt. Und ich fand den Trailer ziemlich schön und so und angucken. Müsste man, also ich finde, ich weiß nicht, wie er ist, aber ich würde ihn gerne mal angucken. Hat, wie ich jetzt bis jetzt gelesen habe, aber eher so durchschnittlich bis solide Kritiken gekriegt. Ja, dann hat den. Wobei ich finde, also bei mir. Also im Endeffekt können wir noch nicht drüber reden, ob wir uns ihn angucken sollen oder nicht, aber wir werden drüber berichten, wenn wir ihn gesehen haben. Okay. Ja, was haben wir denn noch so? Dann gibt es ja noch zwei weitere Filme, die jetzt demnächst ins Kino kommen. Und zwar einmal Männer, die auf Ziegen starren. Der Titel ist einfach geil. Wovon ich auch nur den Trailer gesehen habe, aber hat mich sehr unterhalten. Und ein Film, den glaube ich Nico ganz gut findet. Den ich sehr sehnsüchtig erwarte, und zwar Shutter Island von Martin Scorsese und mit Leonardo DiCaprio und ich glaube auch Mark Ruffalo, bin mir gerade nicht sicher. Und Ben Kingsley natürlich. Worum geht's? Worum geht's? Naja, letztendlich spielt das eigentlich nur auf einer Insel. Und zwar ist das so eine Irrenanstalt, glaube ich. Und das Ganze ist in den 50er, 40er Jahren angesiedelt. Und Leonardo DiCaprio und sein Kollege, das sind halt Cops. Und die werden da hingeschickt. Und ich glaube, die müssen da irgendetwas untersuchen. Und letztendlich stoßen sie dann nach und nach auf das Geheimnis. Dieser Shutter Island, also dieser Shutter-Insel, wofür auch Shutter immer steht. Ich denke mal, es ist ein Name oder so. Oder das ist wahrscheinlich ein englisches Wort, dass für etwas steht. Ich habe gedacht, das wäre französisch. Also, es könnte sich um Shutter handeln. Die Shutter-Insel. Oder bei einer Kamera gibt es ja auch einen Shutter. Ja. Okay. Shutter Island. Auf jeden Fall ist das dann alles so ein Psycho-Thriller. Geht so in die Richtung und ich bin sehr gespannt. Ich meine, Martin Scorsese ist ein meisterhafter Regisseur. Und dazu fällt mir gerade noch was ein. Und zwar habe ich heute gelesen, Martin Scorsese, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, das war so sein erster großer Hit, Taxi Driver mit Robert De Niro. Ah. 76 war das, glaube ich. Also schon ordentlich alt. Ich habe es auch gelesen. Und zwar, ich glaube, das war jetzt auch auf der Berlinale, hätte ich eigentlich vorhin erzählen können. Und zwar hat er sich mit Lars von Trier oder Tier, also Lars von Trier oder so, unterhalten. Das ist der Regisseur von zum Beispiel Antichrist, der im Moment in letzter Zeit auch ein wenig für Diskussionsstoff gesorgt hat, aber ach, das wäre jetzt zu viel. Auf jeden Fall sind Gerüchte entstanden, ob nicht Taxi Driver Teil 2 kommt. Und zwar wieder mit Robert De Niro und jetzt fast, also über 30 Jahre später. Aber naja, das ist halt nur ein Gerücht und das habe ich halt auch nur gelesen, vielleicht hast du da mehr. Nee, ich habe es auch nur gelesen, dass dieses Gerücht steht. Ja, vielleicht mehr Infos. Nee, ich habe auch nicht mehr Infos, ich habe leider auch nur das gelesen, dass, wir sind Taxi Driver 2. Wobei ich das halt eher glaube. Was ist mit einem Remake, Taxi Driver, und dann nochmal das Remake? Würde ich auch nicht hoffen, ich meine, der Film war echt perfekt, wie er war und, wie gesagt, Robert De Niro, Martin Scorsese, ist ein Meisterwerk eigentlich. Ja, dann kommen wir wie jedes Mal zum traurigsten Moment einer Ausgabe von Filmflimmern. Und da wäre das Ende? Nein, noch nicht ganz. Ach ja. Und das ist mal eine gute Nachricht. Die Empfehlung der Woche. Die Empfehlung der Woche. Was soll man jetzt sagen? Worauf haben wir uns denn geeinigt, meine lieben Herren? Also einmal. Es standen mehrere Filme zur Auswahl und die demokratische, nicht diktatorische Abstimmung hier in diesem Filmflimmern-Studio hat ergeben, dass wir doch den Film mit dem längeren Titel nehmen. Thank you for smoking. Tada! Ja, die super ironische, satirische Anti-Raucher- Film-Gedöns-Kampagne. Ja, es ist einfach ein toller Film. Also, den kann man sich auch bestimmt 10-mal angucken und der ist immer noch lustig, finde ich. Worum geht's denn da so? Es geht ums Rauchen. Nein, also es geht um den Chef-Pressesprecher von der Tabakakademie, also von der Tabaklobby. Und es geht halt im Kern darum, wie er das amerikanische Volk in das Licht führt. Und das ist so super erzählt. Also echt ein toller Film. Ja, also ist eigentlich eine bitterschwarze Komödie, oder nicht? Ja. Und das Lustige ist zum Beispiel, im ganzen Film geht's ums Rauchen. Trotzdem wird im ganzen Film keiner gezeigt, der raucht. Ja, stimmt. Also. Fällt mir auch gerade so auf. Und ein bisschen was so zur Besetzung. Ich meine, die Hauptrolle übernimmt Aaron Eckhart. Den man eventuell. Eckhart! Tut mir leid, der musste raus. Das ist Reflex. Ja, den kennen wir zum Beispiel, zumindest ich, am besten aus The Dark Knight. Da gesehen als Harvey Dent. Two-Face. Genau. Und Regie hat geführt bei Thank You for Smoking, Jason Reitman. Jo. Kann euch jetzt nichts sagen. Aber wenn er schon Reitman heißt, war er wahrscheinlich der Richtige für den Job. Ja. Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Ja, Reitman. Reitman. Ach so. Der Reitman. Mann. Wow. Der richtige Mann. Ja, ach so, nee, weil ich sehe gerade hier, wie es geschrieben wird, und zwar mit wie reiten. Ach so. Ach so. Oh, er hat den Film. Da war der Witz gar nicht so gut. Naja, ich denke mal, das war's. Das war es jetzt auch heute. Das war der Film. Leider. Da ist er schon. Ich möchte heute einmal das Schlusswort sagen. Und sag das Schlusswort, Nico. Okay. Ich bedanke mich bei euch allen, dass ihr zugehört habt, und ich hoffe, dass wir unsere nächste Folge wieder ein bisschen schneller bringen. Nein. Oh Mist. Na gut, dann war's das also. Ich sag mal tschüss. Ja. Auf Wiedersehen.